all die Welt um mich spielte mit ihm. Seit Jahren gingen Millionen herum, versteckten sich Millionen, und es schien, als versteckten sie sich vor dem anderen. Aber es war er, den sie meinten. Sie hatten ihn in sich, sobald sie geboren waren. Sie wussten, dass sie warten mussten, bis er kam. Und sie wollten nicht warten. Sie wollten ihn aus sich herausjagen, wie Jesus die Dämonen aus dem einen Mann in die Schweine jagte, so dass sie über die Wiesen rasten zum Felsen und sich in den See stürzten und ersoffen. Wir aber jagten ihn in diese Mondlandschaft, einmal von der einen Seite, einmal von der anderen. Er starb dabei nicht, er blieb ein Boomerang. Und Frühlinge grünten, während er Schädel brach, und keiner von uns hielt an, wenn einer neben uns gefasst wurde, und schaute sich einmal genau an, was er damit wollte. Keiner, so schien es mir, war ihm so nahe gekommen wie ich in diesem Augenblick. Ich roch seinen Atem, ich sah das Grinsen seines leblosen Mundes, sah die Schamlosigkeit seines schon geschlechtslosen Körpers unten im Trichter, wo die Hose sich geöffnet hatte und die Beckenknochen sich entfalteten. Und ich fand, dass sie uns alle betrogen. Wir töteten ihn nicht. Wir gaben ihm nur junges Fleisch zu fressen, das erhielt ihn jung. Nicht Greise welkten hin zu seinen würgenden Händen, nicht Kranke warfen sich im Sprung der Agonie in seine erlösende Umarmung aus ihren schweißgetränkten Betten. Wir gaben ihm Körper voll von frischem Blut, wir gaben ihm Millionen von Samen, die nie einem warmen Schoß entgegengeströmt waren, wir gaben ihm Hirne und Augen, die noch ausschauten nach Horizonten und Sternen. Aber am Ende fiel nur der rötliche Schein einer Leuchtpatrone in leere Schädel. Ich streckte meine Hand aus und fasste die Hand, die über dem Trichterrand lag. Ich fühlte die nassen Knöchel. Ich war weit, weit entfernt, Ekel zu empfinden. Ich presste die Knöchel, als wären sie die meiner anderen Hand. Sie gaben etwas nach, was ihnen den Hauch eines Lebens gab. Dann aber waren sie nur noch steife, glitschige Knochen, die Endgültigkeit des Unbewegten. Ich schloss die Augen und lauschte dem Klopfen meines Bluts in der Hand, der kein Druck von außen mehr antwortete. Nur einmal noch in meinem Leben habe ich versucht, ihn zu beschwören, als ich für Stunden die Fußfesseln von Marie-Louise umklammert hielt, die unter dem Leichentuch immer härter wurden und schwerer. Es gibt nur diese Niederlage. Ich erlebte sie als 19-Jähriger auf dem Chemin des Dames des nördlichen Frankreichs. Und ich weiß, es gibt keinen Revanchekrieg gegen diese Niederlage. Dabei wäre dies die einzige Revanche, die Sinn hätte. Ich sog die Niederlage damals ein in mich mit dem Geruch des Zerfalls, diesem Brechreiz erweckenden Geruch, der wie ein Eindringen des fremden Elements in feinsten Teilchen ist. Ich presste mich in die Erde, als könnte ich aus ihr neue Gewissheit bekommen, dass ich niemals in sie einsinken würde, um nichts als Knochen und schwarze Augenhöhle zu sein. Dann erhob ich mich und rannte auf das Fort zu. Es war eine Herausforderung. Ich stellte mich in den Raum, der nicht für Menschen bestimmt war, sondern nur für die Garben der Kugeln und die heulenden Splitter der Granaten. Mit dem Dynamit auf dem Rücken lief ich nach vorn. Nichts als eine Zielscheibe, die sich anbot und den Tod wünschte, weil ich den Tod zu nah gespürt hatte. Er wollte mich nicht. Ich kam vor den Gräben an, die das kleine Fort umgaben. Ich schnitt meine Ladung vom Rücken, schob sie an die Zementwand, riss an der Zündung, lief zurück, soweit mir noch möglich schien, warf mich in einen Trichter, riss eine Holzplanke, die dort lag, und deckte sie mir auf den Rücken. Dann presste ich mein Gesicht in die Erde, die schon zitterte von der nahen Explosion. Wenige Sekunden darauf prasselten Steine und Zementbrocken nieder auf mich. Aber die Holzplanke schützte mich. Ganz zuletzt kam ein Stein so unglücklich von der Seite, schlug an meine Schläfe und blies mir das Bewusstsein aus. Eine Stunde später sahen sie mich ankommen aus der Nacht. Ich soll wie ein Betrunkener gegangen sein und in der Hand ein Stück Zement gehabt haben. Was mit der feindlichen Stellung geschah, weiß ich nicht. Wir marschierten noch in der Nacht zum Waldlager zurück. Eine Woche später wurden wir im Karree aufgestellt, in der Wiese vor dem Lager. Ein General kam. Er hatte ein silbernes Stöckchen in der Hand mit einem winzigen Totenkopf an der Spitze. Während er sprach, sah er dauernd zum Himmel, einmal nach rechts und einmal nach links. Die Sonne schien. Am Bach hinter dem General knieten Frauen und wuschen Hemden. Ihre nackten Waden waren braun wie Nüsse. Käthe hatte solche Beine, dachte ich. Aber Käthe ist längst tot. Alle sind tot, dachte ich. Und hatte immer noch Kopfschmerzen und Brechreiz. Alfred hatte mir ein Stück Seife geschenkt, denn ich bildete mir ein, dass meine Hände rochen. Ich wusch sie mir 10-mal am Tag. Ich roch sie gerade jetzt wieder und wollte sie gegen die Vorschrift hinter mich halten. Da rief der Hauptmann des Bataillons meinen Namen. Ich erschrak und trat vor. »Kommen Sie ruhig noch näher, ich beiße nicht«, sagte der General. Und alle Soldaten vor mir im Karree grinsten über so viel Leutseligkeit. Ich trat dicht an den General heran, der etwas sagte, das ich nicht hörte. Dann steckte er mir mit einer Stecknadel das schwarz-weiße Kreuz an mit dem schwarz-weißen Band. Ich befühlte es, als ich in die Reihen zurücktrat und roch sofort wieder meine Hände. Heute, da ich dies schreibe, genau 30 Jahre später, fiel mir ein Buch von Ernst Jünger in die Hände, das er über den Weltkrieg schrieb. Ich blätterte darin. Er schrieb, dass man die Deutschen 1917 angeklagt habe, Menschenleichen in Fett und chemische Stoffe verwandelt zu haben, und setzt hinzu, dass man sich gar nicht deshalb so viel entschuldigen solle. Besser wäre es, seiner Meinung nach, gewesen zu sagen, jawohl, bei uns Barbaren gilt es als Ehrensache, euch nach dem Tod noch in der Form von Nitroglycerin um die Ohren zu fliegen. Plötzlich rochen meine Hände wieder. Aber ich beschloss, weiterzuschreiben, denn da stand das andere Haus vor mir auf, in dem ich kurz nach jenem August landete. Das Irrenhaus in Waldbröl. Die Opfer von Jüngers strammer Opferphilosophie finden hier eine Warnung. Man wird nicht nur Nitroglycerin, man wird manchmal auch ein armseliger Irrer. Und man kann es vermeiden, wenn man aufhört, für Ideen sterben zu wollen. Es gibt keine, die es wert ist. Das war wenigstens die Meinung von Dr. Schomburg, des weisesten Arztes, dem ich in meinem Leben begegnete, dem Treuhänder von vielen zerstörten Gemütern, dem Verwalter des Kriegs- und Irrenkrankenhauses von Waldbröl-Rheinland. Dass er mir seine sonst sorgfältig versteckte Meinung sagte, als ich einem Menschen wieder ruhig zuhören konnte, hat seinen besonderen Grund. Er hatte, als ich im November 1917 an seiner Tür abgeliefert wurde, bewusstlos, bleich wie Jasmin und gelähmt wie ein angeschossener junger Hirsch, in meiner Tasche einen Zettel gefunden, auf dem ich ein Gedicht notiert hatte. Ich hatte es am Abend nach meiner Dekorierung durch den General geschrieben. Es nannte sich einfach Frontgedicht. Ich widme es heute und hier Ernst Jünger und seinen unbelehrbaren Kumpanen, die immer noch ans Stahlbad glauben. Wenn Leben wirklich lebt, von so viel sterben, Seerose, die ihre Wurzeln in zerrissene Herzen schießt, die das Sprengen der Knospen schamlos genießt, deren breite Blätter wie lastende Hände niederdrücken auf den See von Blut. Wenn Leben wirklich lebt, von so viel sterben, will ich keine Stunde mehr von ihm erben, dem Mörder, der seine eigenen Kinder frisst. Wer sagt dir, Soldat, wer du bist, wenn nicht dieses Kreuz, das dich fort in ein Land ruhmreicher Gespenster führt, fort von dem Mord, der es gebar, fort von dem, der war, fort von dem Kind, das man beten lernte, fort von des Denkens gerundeter Ernte. Ich reiße dich aus dem schlammigen Grund und tunke deinen gierigen Mund in das warme Blut, das schreit, dass du trinkst, was wir aus Wunden gespien, dass du niedersinkst und dass wir gesunden am Rand deines Grabs. Ehe ich die Rose ausreißen konnte, fiel ich in ein Gasloch und wurde vergiftet. Im Hospital Saint-Dunant bekam ich einen Rückfall durch einen Kohlenofen und sprang aus dem Fenster. Als ich aufwachte, war ich bei Dr. Schomburg. Viertes Kapitel. Im Irrenhaus. Als Baumbach und Rau mich ahnungslos in das Gasloch herabließen, zerfurchter Damenweg, Mondnacht ohne Mond, war ich plötzlich ein schwerer Bär, der an einem Strick ins Dunkel fiel. Oben aber war das graue Meer von Schlamm, in dem Gabens ertrunken war. Als ich aufwachte in den Wäldern von Köln, war ich ein weißer Vogel mit zwei fiebrigen Augen. Ich sollte besser sagen, dass ich aus zwei Flügeln bestand, so leicht war ich geworden. Und die Flügel hatten eine lange Reise hinter sich, denn auch sie rührten sich nicht mehr. Sie wollten schlafen wie ich. Ich erlaubte mir rasch einen Rundblick. Dann schlief ich wieder ein. Ich hatte in einer Reihe von Betten viele schwarze Köpfe mit ganz wachen Augen gesehen. Alle schienen von innerem Feuer zu brennen. Keins hatte mich angesehen. Sie trieben auf demselben Strom wie ich. So dachte ich und schlief wieder ein. Sofort war auch der Traum da. Ich sah in Gucklöcher hinein. Um ganz objektiv hinter die Wahrheit zu kommen, sagte ich mir. Es stand wie Leuchtschrift über mir im Himmel. Um ganz objektiv hinter die Wahrheit zu kommen, wiederholte ich. Warum hinter die Wahrheit? Fragte ich noch. Dann beschäftigte mich nur noch, was ich sah. Ein dunkles Bild im ersten Guckloch. Schützengraben, wie auf dem Rückmarsch. Mit dem Rücken zum Tod. Schnellgehend, voll Misstrauen. Im letzten Augenblick kann es einen erreichen. Da kommt ein Bote angerast. Wir hören sein Keuchen durch die Nacht. Es ist wie ein Stoß des Nachtwinds in den stillen Wald. Meldung, die ablösende Kompanie ist durch Granaten verschüttet worden. Im großen Stollen. Wir sollen helfen, sie auszugraben. Ehe der Oberleutnant sich noch entschließen kann, bin ich mit meinem Zug vorgesprungen. Natürlich, sage ich, als ob es hier noch etwas Natürliches gäbe. Aber ich sehe Gabens durch das graue Licht. Diesmal behält die Erde ihre Opfer nicht. Ich rase mit Alfred und Graf, und wo wir immer einen Spaten am Weg liegen sehen, laden wir ihn uns auf. Und schon stehen wir vor den zugeschütteten Gräben. Woran wir unsere Stellung erkennen, weiß ich nicht. Was haben wir mit dieser Erde zu tun? Wir graben wie Fox-Terriers, die einen Fuchs gerochen haben. Aber wir riechen etwas ganz anderes. Es ist nicht Kameradschaft. Wir graben mit Wut, nicht gegen die Franzosen, nicht, weil sie uns vom sicheren Heimweg zurückriefen. Wir graben gegen ihn. Endlich bricht die Erde ein. Ich binde mir ein Seil um die Taille. Abstieg ins Gebirge des Jenseits. Hoffnungsloser Abstieg. Da stehen sie an den Wänden des Gebirges im Licht meiner Taschenlampe und starren mich mit offenen und leeren Augen an. Ich will schreien. Sie sind alle noch so ganz. Sie können nicht tot sein. Die ganze Galerie steht still. Ich strecke die andere Hand aus. Da wirkt das Gas mich selbst ab und ich werde schwer wie ein Bär. Ich sehe einen Gasglühstrumpf in unserer Küche, was einem in solchen Augenblicken einfällt. Er wird bläulich und erlischt. Wie ich, seht ihr? Ich war ein Gasstrumpf seit meiner Jugend. Dann hänge ich von einem Palmenbaum, ein schwerer Bär, der keinen Honig fand, sondern nur ihn, der einer ganzen Kompanie in der Erde zugerufen hatte, stillgestanden, welch ein Feldwebel. Das zweite Guckloch, ein Haufen Fleisch über mir. Ich bin einer von 100 Toten. Wir liegen im Freien unter den Sternen. Ich erkenne den großen Bären. Es hat keinen Zweck, meine Nachbarn auf ihn aufmerksam zu machen. Sie mögen ihm schon näher sein als ich. Schaufelt da nicht jemand in der Nacht? Ich muss mich bewegen. Nur wenn ich von diesem Haufen weggekrochen bin, kann ich der Grube entgehen. Warum schreie ich nicht? Ich krieche, bis ich dicht bei dem Totengräber angekommen bin. Er sieht mich, schreit einen langen, hellen Schrei, wirft den Spaten auf mich, läuft in die Nacht. Ich sehe die große Grube unten. Ich habe zweifellos Zeit gewonnen. Das dritte Guckloch. Säulenschäfte. Steigend und singend. Eine Fuge von Bach. Wer war Bach? Im Dämmer des Gewölbe treffen sich die Schäfte. Die Bäume Gottes grüßen sich. Licht bricht ein durch eine Rosette. durch die Herzen der Heiligen, durch die Gewänder der Marien, die sich begegnen. Aus den Kelchen der Blumen bricht Licht, und dies alles für mich. Ich kann mich nicht rühren, und es scheint auch niemand da zu sein. Ich bin also im Himmel, in dem meiner Kindheit. Und ich werde mich nicht rühren, sonst fällt der Himmel zusammen, und es wäre schade für so viel Mühe des ausgezeichneten Architekten. Der Schlaf drängt die Augenlider. Nichts wird zusammenfallen. Jemand hat die Kathedralen in den Himmel gehoben. Weg aus dem Bereich unserer Kanonen. Ich hatte immer Angst für sie im Schützengraben. Da ist die Belohnung. Ich finde sie im Himmel wieder. Zur Richtigstellung muss ich hier dann bemerken, dass es die Kathedrale von Laon gewesen ist, in der ich damals gerettet vom lebendig begraben werden aufwachte und den glücklichsten Traum meines Lebens träumte. Als der Traum sich wiederholte im Irrenhaus von Waldbröl, war er schon schwächer in seinen Farben, und er wurde auch sofort verdrängt durch die Vision des nächsten Erinnerungsbildes. Das vierte Guckloch. Einer rüttelt an mir und will mich aufwecken, ein weibliches Wesen. Sie sticht mir ein Thermometer in den Mund. Ich bin plötzlich ganz wach, schließe aber die Augen wieder. Als sie weggegangen ist zu den anderen 100 Betten, ein Kirchhof von Betten, ziehe ich das Thermometer aus dem Mund, bringe es unter die Decke, beginne es zu reiben. Niemand hat es mich gelehrt, aber ich kann es sofort. Und ohne zu prüfen, stecke ich es wieder ein und schon ist die Frau auch schon wieder da. 43, murmelt sie. Ich lasse die Augen geschlossen. Sie schlägt das Thermometer herunter, versucht es wieder. Nach einer Weile scheint sie wieder vor mir zu stehen. Ich fühle, wie sie das erneut bearbeitete Thermometer mir aus den Lippen zieht. Unmöglich, sagt sie. Und ich wiege mich auf der Brandung ihres Erstaunens. Sie wechselt das Thermometer, aber noch ehe ich wieder in meinen Schlaf sinke, in diesen bleischweren, der jedes Mal mit einer dünnen Trompete schreit, ich bin der letzte Schlaf, ehe ich fühle, dass meine Glieder leicht werden, reibe ich wieder den Thermometer in seine schwindelnde und unmögliche Höhe. Das fünfte Guckloch. Derselbe Kirchhof von Betten. Als ich aufwache, sind andere Gesichter da. Aber dann kommt ein bekanntes Gesicht, das der Schwester. Sie hat ihren Tisch nun neben mir stehen mit allen Medizinen. Habe ich alle diese Flaschen probiert, während ich schlief? Medizinen sind besser als Wein, hämmert es in meinem Hirn. Medizinen machen Siege, Siege machen Schlusspunkte hinter Kriege. Ich greife langsam nach einer Flasche mit vielen Pillen. Es waren harmlose Aspirinpillen. Aber ich nahm 20, knirschte sie hinunter, schluckte schwer, spürte sie wiederkommen, aber ich siegte. Morgen werden sie mich an die Front schicken, dachte ich. Man kann nur mit solchen Pillen sich davon behaupten. Ich hätte schon längst welche nehmen sollen. Die Glieder sind schon Flügel. Das Herz löst sich los von den Flügeln, fliegt ganz für sich allein, muss aber schwer mit den eigenen Flügeln schlagen. Es kommt in einen Sturm nun. Sturm hat kein Bedauern. Das Herz schlägt den Sturm tot. Wenn ich nach vorn komme, kann ich dem Tod entgehen. Geben Sie mir noch mehr, Schwester. Das fünfte Guckloch verfinstert sich. Ich habe das Gift genommen, weil ich Angst vor der Front hatte. Sie werden mir die Flügel abschneiden und mich mit einem Rucksack aus Blei zurückschicken. Ich falle nach vorn und habe das Gesicht wieder am Guckloch. Ich sehe mich über den Tisch mit Medizin gebeugt, nackt. Es sind noch Pillen übrig geblieben. Warum hasse ich Krankenschwestern? Ich will, dass sie ihre Pillen suchen geht, im Garten, unter den 100 Betten. Sie wird suchen, aber sie werden in meinem Magen sein. Ich höre das Wort diebische Freude. Zum ersten Mal verstehe ich das Wort. Ich lache, dass das Glas zerspringt und wache auf. Aber dies ist kein Guckloch mehr. Es ist wieder der Raum mit den Betten voll schwarzer Köpfe. Sie sind alle abgeschnitten. Keiner bewegt sich, soweit ich sehen kann. Vielleicht ist auch meiner abgeschnitten. Ich wage nicht, ihn zu bewegen. Er könnte hinunterrollen. Ich habe einen Rebellenkopf und Rebellenköpfe rollen so leicht. Das ist ein zweites Wort, das in meine Einöde dringt. Rollender Rebellenkopf. Warum halte ich mich so an Worte? Ich habe vermutlich nichts anderes, um mich daran zu halten. Es sind auch nur die Augen übrig geblieben. Der übrige Körper ist im 5. Guckloch festgehalten worden von einer Krankenschwester, von einer, die nie einen Mann gehabt hat. Sie braucht meinen Körper. Lass sie machen mit ihm, was sie will. Ich brauche nur Augen. Sie sehen schon zu viel. Beispielsweise Brüste, die Brüste der Krankenschwester. Warum ist ihre Bluse nicht geschlossen? Wir können an der Front keine offenen Blusen gebrauchen. Ich bin wieder in jenem Hospital, wo ich die Thermometer rieb. Ich kann noch nicht an einem Platz bleiben. Es ist eine ganze Reihe von Gucklöchern. Ich weiß, wenn ich in eines davon schaue, wird die Schwester darin zu sehen sein. Sie wird sich auskleiden. Sie weiß nicht, dass ein Guckloch über ihr offen ist. Ich bin einer der Juden, die Rembrandt malte. Stand diese Geschichte eigentlich in der Bibel? Ich weiß, warum ich den Thermometer zerbrach. Ich bin ein Deserteur. Ich erinnere jetzt, ich zerbrach den 3. und stand dann einfach auf, mitten aus meinem Fieber, und ging in den nächsten Saal, suchte ein neues Thermometer, rieb es in eine vernünftige Höhe, ich meine eine, die man einem Arzt vorzeigen konnte, so ein halbes Grad unter der Todesgrenze, und ging zurück in den großen Saal und legte mich in mein Bett. Vorher nahm ich die Tabletten. Niemand sah es, niemand wird es jemals wissen. Wenn ich nur wüsste, wie weit ich von dieser Schwester entfernt bin. Wenn sie hierher kommt, will ich ihr sagen, dass sie die Bluse zuknöpfen soll, oder ich lasse sie erschießen. Ich könnte es auch selber tun, aber mir scheint, dass man mir alles weggenommen hat. Auch meinen Körper haben sie mir weggenommen. Ich bin leicht und kann die Hand nicht einmal heben. Ich sehe sie nur auf dem weißen Betttuch liegen. Wenn ich nicht aufpasse, wird sie zum Fenster hinausfliegen. Die Fenster müssen hinter mir sein. Ich möchte wissen, ob sie geschlossen sind. Es wäre gut, wenn ich meine Hände hier behielte. So weit war ich gekommen mit meinen Gedanken, als ich mich entschloss, mich umzudrehen und nach den Fenstern zu schauen. Es stellte sich heraus, dass ich den Kopf nur ganz wenig drehen konnte. Aber was ich sah, genügte, um panischen Schrecken in mir zu wecken. Die Fenster waren mit Eisenbarren versehen. Erst kamen die Barren und dann tief draußen das Glas. Ich begriff sofort. Zwang hat mich immer zu hellsten Gedanken gesteigert. Die Flamme schlug aus dem Rebellenblut. Vater pflegte zu sagen, es sind die Momente, wenn du merkst, dass du nicht zur Masse gehörst. Die Masse rebelliert nie, nur Einzelne rebellieren. Es ist ein Geburtszeichen. Ich rebellierte wie ein Fuchs, dem die Hunde entgegenkriechen in seinen Gängen. Ich zog mich in den Ängsten meiner Gänge zurück, wo ich sicher war, dass keiner mir folgen könnte. Sie waren alle zu fett dazu oder zu selbstsicher. Sie wussten ja, was mit mir los war. So dachten sie, und das war mein Vorteil. Ich schloss die Augen. Die Lider waren das Einzige, was ich gut und schnell bewegen konnte. Alles andere war gelähmt oder ausgeleert. Ich wusste einfach nicht, wo alles andere war. Ehe ich mich zurückzog, rief ich nach Wasser und merkte, dass ich auch die Sprache verloren hatte. Gut, dachte ich. Ich war gar nicht erstaunt darüber. Ich hatte es ja zuerst gemerkt. Es war mein Geheimnis durch Erstlingsrecht. Wer zuerst auf dem Nordpol ankommt, setzt seine Fahne und das Land ist sein. Seines Königs, in Wahrheit. Aber ich dachte jetzt nicht an Könige. Ich hatte die Augen geschlossen und dachte nach, was kommen würde.